Wichtigste ist der Bart. Genau. Hallo. Ich hätte gern von dem Bio Samson ungefähr 10 Decker. Also so Schnitten halt. Ja, genau. Danke. Genau. Danke, wieder schön. Weiße. Ach so, dann hätte ich das gern bitte. Was ist das? Das auf, also die Hälfte sozusagen. Ja. Ja. Danke. Ja, ja, na, danke. Hallo. Oh. So, ich so viele Sachen. Ich krieg bitte mal Croissant, bitte. Tupfentasche, bitte. Weizen, bitte. Ich darf gern mitnehmen. Ich auch, bitte. Das ist ein geiler Hammer. Hallo, ich hätte gern ein Lollo Rosso. Also ich weiß nicht, ob das ein Lollo Rosso ist, der heißt eigentlich Eichblatt. Eichblatt. Ja, den Rot, ne? Ja, ja. Jawohl. Entschuldigung, das habe ich. Ja, nein, ich weiß nicht. Ich habe Champignon. Wie viel? So 6. Ja, gern. Eisbergsalat. Ja. Wiederschauen. Wiederschauen.